Sommerhaus Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter Roffelkopter. Dennis. Holland. Oder auf Englisch Neverland. Neverland? Wurde das nicht von Michael Jackson entdeckt? Guck mal, toll, hier gibt's auch Lidl. Und überall nur Deutsche. Och, ist eigentlich ganz schön im Ausland. Ich hab Hunger, lass uns hier in die Strandbar. Sieh, was gibt es hier? Ich sah mal in die Speisekarte. Es gibt frittierte Bitterballen, frittierte Kroketten, frittierte Gehacktball und ein Bier mit 12% Alkohol. Wie? Das Bier ist nicht frittiert? Lame. Oder sitzt ein Holländer? Ich geh mal rüber und plauder mit dem. Hi, sprechen Sie Holländisch? Ja. Schade, ich nicht. Tschüss. Und was hat er gesagt? Dass er mich trotz meines metrosexuellen Gesichts ziemlich maskulin findet. Aha. Oh, er kommt rüber. Was? Hallo, ich spreche auch Deutsch. Ich bin ein Riesenfan von den Niederlanden. Ich habe bei der letzten EM alle Holland-Spiele gesehen. Yeah, Onaniere. Das heißt Oranje. Schade. Wieso ist denn jetzt weg? Aber da kommt Kifferkai. Hallo, ich war in Amsterdam. Das war so geil. Da gibt's das Gras ganz normal in Supermärkten. Nee, nur in Coffeeshops. Fuck, dann habe ich Brokkoli geraucht. Holland rules! Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de